Erster, ihr wisst es selbst. Unser Besuch bei euch war wichtig. Zweiter, wir litten vorher in Philippi. Aber Gott gab uns Mut. Wir sagten euch die gute Nachricht trotz Problemen. Dritter, wir sagen die Wahrheit. Wir wollen niemanden täuschen. Vierter, Gott gab uns diese Aufgabe. Wir wollen Gott gefallen. Er sieht in unser Herz. Fünfter, wir sagten keine falschen Worte. Wir wollten kein Geld. Gott weiß das. Sechste. Wir suchten kein Lob von Menschen. Wir wollten nicht, dass ihr uns bewundert. Siebter, wir sind Apostel von Christus. Aber wir waren sehr lieb zu euch. Wir waren wie eine Mutter. Achter, wir haben euch sehr gern. Wir gaben euch die gute Nachricht. Wir gaben euch auch unser Leben. Neunter, ihr erinnert euch an unsere Arbeit. Wir arbeiteten Tag und Nacht. Wir wollten kein Geld von euch. Zehnter, ihr und Gott seid Zeugen. Wir lebten gut und richtig bei euch. Elfter, wir waren wie ein Vater für seine Kinder. Wir sprachen mit jedem von euch. Zwölfter, wir machten euch Mut. Ihr sollt so leben, wie es Gott gefällt. Er ruft euch in sein Reich. Dreizehnter, wir danken Gott immer. Ihr hörtet Gottes Wort von uns. Ihr glaubtet es. Es hilft euch jetzt. Vierzehnter, ihr seid wie die Gemeinden in Jude. Eure Nachbarn waren böse zu euch. Das passierte auch dort. Fünfzehnter, diese Leute töteten Jesus und die Propheten. Sie verfolgten uns. Sie sind gegen alle Menschen. Sechzehnter, sie stoppen unsere Arbeit bei anderen Völkern. Aber diese Menschen sollen Rettung finden. Sie tun viele böse Dinge. Gott ist zornig. Siebzehnter, wir mussten kurz weg von euch. Wir sind weit weg. Aber wir denken an euch. Wir wollen euch sehen. Achtzehnter, ich, Paulus, wollte oft kommen. Aber der Teufel hielt uns auf. Neunzehnter, ihr seid unsere Hoffnung. Wir sind stolz auf euch, wenn Jesus wiederkommt. Zwanzigster, ja, ihr macht uns stolz. Ihr seid unsere Freude.